Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 835 an Goethe, Weimar, 2. Februar 1802. Da mir der Kopf von einer schlecht zugebrachten Nacht verwüstet ist, so ist heute nichts mehr mit mir anzufangen, und ich werde mich bald zur Ruhe begeben. Indessen sende ich Ihnen zwei Rätsel, und wenn Sie glauben, dass sie zu brauchen sind, so wollen wir die drei neuen gegen die alten austauschen. Vielleicht fällt mir auch noch ein besseres ein. Das Ihrige habe ich noch nicht erbrochen, und ich würde glauben, es erraten zu haben, wenn mich die zwei letzten Zeilen nicht irre machten. Ich werde, wenn Sie beikommende Rätsel genehmigen, das Ihrige erbrechen und alsdann die nötigen Worte für Kalaf aufsetzen und den Schauspielern zusenden. Sagen Sie mir also diesen Abend noch ein Wort. SCH